Kundgabe 3755. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.04.1946. Liebe Gebot, Richtschnur des Lebens. Ihr wandelt unfehlbar nach meinem Willen, so ihr die Liebe übet. Mein Gebot der Liebe sei euch Richtschnur für alles, was ihr tut, denkt und redet. Dann werdet ihr auch mein Wohlgefallen erringen und ihr werdet gesegnet sein, geistig und auch irdisch, so dies für eure Seele zuträglich ist. Und niemanden sollet ihr ausschließen von eurer Liebe. Niemandem sollt ihr eure Hilfe versagen, der dieser bedürftig ist. Dann werdet ihr auch in das Geheimnis der ewigen Liebe eindringen, die gleichfort erfüllet mit ihrer Kraft die ganze Unendlichkeit, die also auch euch erfüllen kann im Übermaß, so dass ihr mir ähnlich werdet, wie es euer Ziel auf Erden ist. Die Liebe muss geübt werden, und darum lasse ich die große Not über die Erde gehen, weil sie zur Liebetätigkeit anregen soll, weil durch die Not unzählige Menschen hilfsbedürftig werden und dem Nächsten Gelegenheit gegeben ist, ihnen beizustehen in Liebe. Darum lasset eure Herzen nicht verhärten. Achtet der Notlage um euch und helfet, wo und wie ihr dazu fähig seid. Nehmet euch ein Beispiel an mir, der ich auf Erden geistige und irdische Not linderte, der ich den Schwachen und Kranken zu Hilfe kam, ihre Seelen und ihren Körper aufrichtete und heilte, der ich auch einen Lebenswandel in Liebe vorgelebt habe und euch zur Nachfolge ermahnte. Seid barmherzig, friedfertig, sanftmütig und geduldig, demütig von ganzem Herzen und gerecht im Denken und Handeln. Übet alle diese Tugenden, denn sie sind die Folgen der Liebe des Herzens. Und also müsset ihr arbeiten an euch, ihr müsset eure Fehler erkennen und zu beheben suchen. Ihr müsset jegliche Lieblosigkeit aus eurem Herzen verbannen und streben nach höchster Vollkommenheit. Und wo euch dazu die Kraft mangelt, dort steht euch das Gebet zur Verfügung, die innige Verbindung mit mir, die euch jederzeit Kraftzufuhr gewährleistet. Denn ich lasse keines Menschen Not unbeachtet, am wenigsten aber die geistige Not. Ich weiß um den Willen jedes Einzelnen und bedenke seine Seele diesem Willen gemäß, auch mit Kraft und Gnade. Lasset mein Gebot der Liebe stets die Richtschnur eures Denkens und Handelns sein, und ihr werdet meinen Willen erfüllen auf Erden. Verhärtet eure Herzen nicht, denn dies ist die größte Gefahr für euch, weil ihr dann bar seid jeder Kraft aus mir. Doch so ihr mich angehet um Hilfe, so werdet ihr nicht leer ausgehen. Ich werde euch beistehen, weil meine Liebe zu euch unveränderlich ist und jeden erfasset, der nach ihr Verlangen trägt. Doch wie ich an euch handle, so handelt auch ihr an eurem Nächsten. Dann wird euer Lebenswandel meinem Willen entsprechen. Amen.